14. Abschnitt. Der Himmelsberg, der Asenberg oder der Himmel auf Atlantis. Über die Urdquelle und Yggdrasil stieg in den neuen ringförmigen, mit Treppen versehenen Terrassen der Himmelsberg an. Jede Terrasse war einem der neun ursprünglichen Asen geweiht. Jeder dieser Terrassen trug den Namen Himmel. Daher der Ausdruck in der Bibel: bis in den dritten und siebenten Himmel und so weiter. Bei der Besichtigung der Himmelsburg waren die fremden Besucher nach und nach heraufgestiegen und besahen und beschrieben die Herrlichkeiten des gewaltigen Babylons an den großen Wassern und mitten im Meere und ihres heiligen Berges inmitten der Stadt. Der Himmelsberg, klein gegenüber den Riesenbergen in der Ferne, Psalm 68, 17, hieß auch Asenberg. Daran erinnern in Deutschland die Namen Asberg, Hohen Asberg, Hoher Heiliger Berg der Asen, Asenkopf, Kuppe der Asen und so weiter und so fort. Eine Burg der hessischen Katten hieß Askiburgi, gleich Asenburg, und altindische Berichte über die vor 11.500 Jahren versunkene weiße Insel Atlantis nennen deren heiligen Berg Asburi, gleich Asenburg. Siehe Blavatsky, Geheimlehre 2, Seite 425 und folgende.